hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Finanzwelt! Steuern hinterziehen nicht nur Alice Schwarzer, sondern auch Herr Linsen, der CDU-Schatzmeister. Und auch Berlins Kulturstaatssekretär war ein eiskalter Abzocker. Das hat alles nur geklaut. Eo, eo, war auch den anderen gar nicht peinlich. Eo, alle haben nur geklaut und gestohlen, hinterzogen und geraucht. Entschuldigung, das haben sie sich erlaubt. Deutschland! Klar, im Wolf-Prozess um neuen Beweisantrag. Alles hat ein Ende, nur der Wolf-Prozess hat keins. Und schon Schröders Handy hörte ab die USA. Klingelingeling, klingelingeling, hier spricht das Kanzleramt. Herr Erdogan! Herr Erdogan! Der Webseiter! Der Webseiter! Die ihm nicht gefallen, einfach sperren. Wie, in Ankara zieht man Stecker, der Sultan zensiert. Datentod im Fladenbrot! Ballermann, na, na, na, Nachrichten! Ballermann, na, na, na, Nachrichten! Mehr Spaß einfach. SWR 3.